Byte FM. Es ist 16 Uhr. Hallo und herzlich willkommen zu Ausloten. Schön, dass ihr mit dabei seid. Das hier ist die Rose City Band. Mein Name ist Clive Gutschow. Los geht's. Rainbows, das heißt so viel wie den eigenen Träumen hinterherjagen, immer eine gute Idee, würde ich sagen. Das war der Opener aus Garden Party und das ist das tolle neue Album von der Rose City Band aus Portland, Oregon. Und diese Band habe ich jetzt erst mit dieser Platte entdeckt. Garden Party ist bereits ihre vierte und ich freue mich immer, wenn ich von einem aktuellen Album aus angefixt mich durch einen tieferen Backkatalog hören kann. Die Rose City Band ist vor allem das Projekt von Gitarrist und Sänger Ripley Johnson. In der Vergangenheit nahm er die Voralben auch weitgehend allein auf. Für Garden Party hat er sich aber eine recht feste Band ins Studio geholt, die ihn jetzt im Mai auch auf Tour begleitet. Wir hören einen weiteren Song aus Garden Party. Das hier ist die Rose City Band, Slow Burn. Feel bad for breakup. Slow Burn von der Rose City Band aus Portland, Oregon, hier in Ausloten auf Byte FM. Portland, die Heimat dieses Bandprojekts, hat den Beinamen Rose City. Der geht historisch auf die weitflächige Rosenbepflanzung der Stadt zum Ende des 19. Jahrhunderts zurück. Seit 1907 gibt es dort jedes Jahr im Juni das Portland Rose Festival, bei dem Marching Bands und rosenbeschmückte Umzugswagen durch die Straßen ziehen. Seit 2003 trägt die Stadt den tourismusfördernden Titel City of Roses auch ganz offiziell. Das war kurz Esperanza Spalding mit City of Roses. Wir hören jetzt die junge Rapperin Winnie aus Portland. Rose City heißt ihr Track aus 2019. If I may. Then I might. Honeycomb. One foot in the rose, you know how it goes. I'm back with my hoes, it's winning. If I may. Can you turn the beat up a little bit more? I got one foot up on the dashboard. Press it like the backcourt. Going home to Portland, boy. Who else you think I rap for? Faded from the last night. Wonder what that bag like. If I bring my bros, are we still family over franchise? We've been hanging less the more. I'm increasing my hang time. I'm trying to be Jordan, learn to cross over with hands tied. Damn right. Handles so wet, they soak them in bags of rice. I keep my feet planted right. I'm the only elephant in the room who's not scared of mice. Dame knows what the haters like. He gave me great advice. You don't need to leave the city. Show them what greatness like. I stay flying. Parents call the airlines for the ransom price. They can see what's underneath all this like some panty lines. Dandelions line the highway. I've been in Eugene till Fridays. I turn the campus sideways. My teacher's shocked that I can do it all like Rite Aid. Well, I'm still rapping around these cats like a fucking lines man. Let's go. And I don't know what this like yet. I might get lost. Hold me down when I'm gone. Long as I'm living, then we won't be alone. Keep me on pivot with one foot in Rose City, one foot in the rose, you know how it goes, I'm back with my hoes, it's Winnie, one foot in the rose, and if you don't know, then now you know, I stay in that low, but that place is not my home, in Forest Hills like Jermaine Cole and the Ramones, I can't align with their goals, and when I go back, might hand them a play bill just to help them get their act right, that's right, who recruited these playmakers now, we don't play PlayStation now, our vacation house stays vacant now, who's debating now, rivers flow. I should go pay the Nile. I got nails to file. I gotta put in the coffin and that won't take a while. Give major pain. I'm Damon Wayans now. I gotta make a playlist now. That's the only way I'm breaking out. Unless my makeup ain't taken out. You can't tell me shit cause I'm the one who's patient now. I took Portland's grand cloud and turned that to my own bitch who's raining now. Queen shit. You don't have it like mine. You reach ain't wide enough to grab it like I am. I'm ODB with it. No Wu-Tang. I could've let Steve sign me. Be Loud's new thing when Snoop helped him find me. That's how we knew. But I chose to go with my crew, built a stew up with the view, made the music that might make your bitch spit it too. If she's in the mood, I should get the juice, but I got the juice. I made a hit and I give a bruise, banners I'm running through, gum on your shoe, you're stuck. Hit boy produced, I must be asleep while I write this, and if you pinch me, we're fighting. This not luck, this is fate, even the greats think I'm finna be great, if I may. I can't let them wait, no, and I don't know what this like yet, I might get lost. Hold me down when I'm gone, long as I'm living, then we won't be alone. Keep me on pivot with one foot in the Rose City. One foot in the rose, you know how it goes. I'm back with my bros, it's Winnie. One foot in the rose, and if you don't know, then now you know. Woo! Byte FM. We'll be right back. Von Wooden Chips aus dem Jahr 2013 hier in Ausloten auf Byte FM. Wooden Chips ist eines von mehreren Projekten von Ripley Johnson. Hier eben haben wir ihn fuzzig, psychedelisch gehört. Inzwischen ist er mit der Rose City Band eher so ländlich-idyllisch mit kosmischem Country unterwegs. Johnson selbst beschreibt seinen aktuellen Sound als Porch Music, also als Verandamusik, und unterstreicht damit den schön abgehangenen, recht jammigen Vibe, der alle 8 neuen Tracks vom Album Garden Party verbindet. Dafür nimmt er sich auch gern etwas Zeit, wie hier im knapp 7-minütigen Porch Boogie, ein Song, der klingt wie ein Sonnenuntergang aussieht. Skies for a while. Rose City Band hier in Ausloten auf Byte FM. Und die Rose City Band, die wird immer wieder gern mal mit den großen Grateful Dead verglichen, da gehe ich voll mit. Ich würde hier drüber hinaus auf jeden Fall auch Yola Tengo mit reindenken. Die Stimme von Ripley Johnson, die erinnert mich immer wieder an den angenehm zurückhaltenden Gesang von Yola Tengos Ira Kaplan. Garden Party heißt das neue Album der Rose City Band und darauf hören wir einen Sound, den der Musiker Gram Parsons in den 1960er Jahren mal als Cosmic American Music umschrieben hat. Parsons ging es damals um die Hochzeit von traditionellem Country und den psychedelischen Far-Out-Sounds der von halluzinogenen Drogen und einer utopisch schöneren Welt inspirierten musikalischen Hippie-Bewegung. Und eine Band, die diesen Sound zur Zeit des Wechsels vom 20. zum 21. Jahrhundert ziemlich konsequent gegen den Zeitgeist gespielt hat, das waren die Beachwood Sparks aus Los Angeles. Wir hören sie mit Sister Rose, danach Esther Rose mit Stay. FM. Whatever keeps you in this tourist town, I can see you need answers, knocking on doors, knocking on doors. Whatever stays you in your lane for another round for me, babe, waiting on clouds, waiting on rain. From the Ripley's to Rio Grande, car camping, I carried cedar to the Huntington. I saw the mountain. Sunsets. way sometime. Well, I'm okay, my baby, if you're all right. Stay if you want to. Von Esther Rose aus New Orleans. Schöner Song aus ihrem ganz frisch erschienenen Album Safe to Run. Das hier ist Ausloten auf Byte FM. Garden Party heißt das Album der Rose City Band, mit dem wir uns heute näher beschäftigen. Am 21. April ist es erschienen. Gitarrist und Sänger Ripley Johnson hat dieses Projekt vor knapp 4 Jahren gegründet und anfangs den Löwenanteil der Instrumente und der Produktion allein gestemmt. Im Laufe der Zeit ist daraus eine fast klassische Band gewachsen. Die Rose City Band ist dabei gut vernetzt. In der Vergangenheit hat zum Beispiel Chris Cohn produziert. Bei der aktuellen Platte Garden Party saß John McIntyre von Tortoise hinterm Mischpult. Aktuell hat Ripley Johnson Sané Yamada und John Jeffrey in seiner Band. Mit denen macht er auch das Projekt Moon Duo. Da hören wir gleich noch was von. Außerdem sind noch der renommierte Pedal Steel Gitarrist Barry Walker, der Keyboarder Paul Hasenberg, Bassist Yui Mahut und Schlagzeuger Dustin Dübwig mit dabei. Wir hören noch einen weiteren Track aus Garden Party. Das hier ist Moonlight Highway. Hi, this is Ripley from Mundo, and you're listening to Byte FM. Stars Are the Light von Moonduo, einem Projekt von Rose City Band Gründer Ripley Johnson. Die vermischen so Krautrock und Psychedelia im Stil der Spaceman Free oder auch der Silver Apples. Garden Party heißt das aktuelle Album der Rose City Band, von dem wir heute einige Tracks gehört haben. Und Garden Party heißt auch der erfolgreichste Song der isländischen Funk-Fusion-Band Mezzo Forte aus dem Jahr 1983. Das war damals ein Hit. Wurde dann weitgehend vergessen, wir erinnern uns jetzt dran. Garden Party von dem isländischen Projekt Mezzo Forte. Ein paneuropäischer Hit im Jahr 1983 war das. Und das hier war Ausloten auf Byte FM. Wir hören noch einen weiteren Track der Rose City Band aus Portland, Oregon. Diesmal aus dem gleichnamigen Debütalbum aus 2019. Das schön krautrockige Rivers of Mind. Ich glaube, ich schaue kurz auf die Uhr. Wir haben auch noch ein bisschen Zeit. Dann würde ich sagen, Stop and Take the Time to Smell the Roses von Ringo Starr, dem lustigen Beatle. Mein Name ist Clive Goodshow. Hat mich gefreut, dass ihr mit dabei wart. Ich sag auf Wiederhören. Tschüss. Byte FM. Stop and take the time to smell the roses. Stop and take the time to fill your noses. Stop as you stroll through life. Pitter patter, pitter patter. Stop and take the time to talk it over with your wife. I said stop and take the time to read the label. Hallo, ich bin Anne und wohne in Hamburg. Ich höre gern Byte FM, weil man da immer wieder neue und spannende Musik entdecken kann. Deshalb bin ich auch Freundin von Byte FM. Werdet auch Freunde von Byte FM, also Mitglieder in unserem Förderverein, über den Menüpunkt Freunde auf der Byte FM Homepage.